Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 21, 2018, Episode 571, Royal Tech. Ja, Google One ist Googles neuer Plan für Speicherpreise. Bei Google Drive. Das hat mich sehr gewundert diese Woche. Auch wenn diese Woche vielleicht nicht ganz so viele Megathemen drin sind. Ja, letztes Mal war ja die Google I.O. Das Hauptthema. Ja, jetzt schon wieder Google, aber ja, ist momentan das Einzige, wo was passiert. Ja, nein, ich habe aus Absicht auch diesmal, ja, kurz vor dem Start der, Datenschutzgrundverordnung, irgendwie sowas, das, was man nicht aussprechen kann, ja, oder das, dessen Namen nicht genannt werden darf, ja, das habe ich ausgeklammert, ja, am 25. geht die ja, tritt ja in Kraft, ja, und was genau das bedeutet, das weiß eigentlich kaum jemand, ja, da muss man wohl ein Jurist sein und selbst dann wird sich wohl erst dann manifestieren, wenn erste Gerichtsverhandlungen zu dem Thema festlegen, um das Gesetz zu präzisieren sozusagen, ja, um die Grenzen aufzuzeigen und wie das Gesetz Anwendung findet, ja, also das ist ganz, ganz schwierig. Selbst große Firmen wie Google haben wirklich Probleme, das Ganze richtig zu definieren und eigentlich auch ihren Kunden zu sagen, was jetzt eigentlich Sache ist. Ja, Blogger in heller Aufregung und keiner weiß, was das jetzt wirklich für Auswirkungen hat. Ja, also das Spektrum geht von, ja, für Privatpersonen, die irgendwas anbieten, hat es überhaupt gar keine Relevanz, wobei der Terminus Privatperson eigentlich so eng gefasst ist, dass eigentlich fast keiner mehr Privatperson ist, wirklich eine Privatperson ist, ja. Das ist wieder eine andere Geschichte und geht bis hin zu, jeder, der überhaupt irgendetwas macht im Internet, ist davon betroffen, ja. Also so weit geht da diese Schere auseinander und ich sage aus dem Grund nichts Konkretes darüber, weil ich überhaupt gar nicht erfassen kann, was das dann eigentlich noch für Auswirkungen haben wird. Das wird sich erst zeigen. Ja? Ich verstehe das Ding nicht. Ja? Eigentlich sollte das ja Klarheit bringen und verständlicher sein für die Bürger, aber ich verstehe momentan überhaupt gar nicht, was man eigentlich machen muss, was das für bedeutet. Und wie gesagt, selbst große Firmen haben Probleme, was zu sagen, auch ihren Kunden zu sagen, was das bedeutet. Da muss ich erst nochmal nebendran stehen bleiben und gucken. Ich kann nichts dazu sagen. Aber zu Google One kann ich was sagen. Die Speicherpreise sind nämlich etwas angepasst worden. Ja? Ich drück's aus dem Grund vorsichtig aus, weil jetzt einfach zu sagen, billiger wäre nicht ganz korrekt. Ja. Die meisten Preise bleiben gleich. Ja. Es gibt Änderungen bei den etwas kleineren Paketen. Das 100 GB Angebot bleibt ganz normal bestehen, da ändert sich gar nichts. Also 100 GB für 1,99 € im Monat bei Google Drive. Ja. Es gibt einen neuen Plan, 200 GB für 2,99 € im Monat. Das ist eigentlich eine interessante Geschichte für die Leute, die jetzt eben nicht unbedingt gleich auf 1 Terabyte wechseln wollen. Hm. Und da hat sich auch was getan. Es gibt jetzt kein 1 Terabyte mehr, ja, sondern 2 Terabyte für denselben Preis, 9,99 € im Monat. Da habe ich mich gewundert, warum haben die nicht zwischendrin einfach noch ein 1 Terabyte Angebot weiterhin gemacht, zum Beispiel für 5,99 € im Monat. Ja. Das wäre doch eine schöne Sache. Also ich glaube, das wäre ganz gut angekommen, aber nein, jetzt wird das 1 Terabyte ersatzlos gestrichen und zwar bekommt man dann für den guten Preis von 9,99 Euro pro Monat 2 Terabyte, aber ganz ehrlich, viele werden keine 2 Terabyte brauchen und wären mit 1 Terabyte schon mehr als zufrieden gewesen und für die gibt es jetzt eben kein großes Angebot. Nur wenn man wiederum wesentlich weniger braucht, eben maximal 200 GB, dann gibt es für 299, für 2,99 Euro noch eine Alternative. Ja, also, aber noch was anderes hat sich geändert bei diesem Google One Plan für Google Drive. Ja, übrigens ist es auch sehr, sehr komisch, ja. Es ist nicht ganz klar, was jetzt passiert, ob Google Drive bleibt oder Google One. Nur der Name ist von dem Angebotsplan Google One, ja. Es sieht wohl so aus, dass letzteres der Fall ist. Also zuerst hat es geheißen in den Medien, dass Google Drive umbenannt wird, aber das wurde dann wiederum dementiert. Von daher ist Google One wohl der Angebotspreis, der Angebotsplan für Google Drive. Ja, also sehr, sehr, sehr verwirrend, was Google da wieder macht. Unglaublich. Naja, egal. Wie auch immer. Man kann jetzt bis zu 5 Accounts, ja, auf einen Plan legen und jeder hat seinen eigenen Bereich, ja, privaten Bereich, wo er Speicher quasi nutzen kann, ja. Und man kann den diesen Speicherplatz, wenn ich das richtig verstehe, auch einen Teil freigeben, dass man, wo man also beide zusammen drauf zugreifen kann. Aber es sind auch abgetrennte Bereiche, ja, wo also privat sind, wo der andere keinen Zugriff hat. Man kann also quasi seinen Speicherplatz mit diesem Family-Plan bis zu 5 Personen eben teilen, ja, und das ist doch eine schöne Sache, sodass man zum Beispiel sagen kann, okay, so ein Haushalt kann sich vielleicht einen 2-Terabyte-Account holen für 9,99 Euro im Monat und bisher musste dann jeder, der mehr Speicherplatz eben als die kostenlosen 15 GB, wo sich übrigens auch nichts ändert, haben möchte, ja, der musste dann eben nochmal einen separaten Vertrag anschließen. So kann dann der 2-Terabyte-Vertrag aufgespalten werden quasi, ja, oder genutzt werden von verschiedenen Familienmitgliedern. Und das ist eine gute Sache. Das spart dann doch einiges an Geld. Ja. Jedenfalls manche Leute wird es einiges an Geld sparen. Und ich finde, es ist eine sehr faire Geschichte und eigentlich was, wo man sich dann fragt, Mensch, warum war das eigentlich nicht schon immer so? Eigentlich ist das nur fair. Also die neuen Speicherplatzpreise, muss ich sagen, kommen mir im Großen und Ganzen sehr entgegen. Ja? Und ich denke, das ist eine schöne Sache für viele Leute. Ja, die jetzt ist ja immer so eine Sache, aber Speicherplatz im Netz, die Cloud, ja, wie es immer so schön sagt, wie man so schön sagt, ne? Für manche, da stellen sich schon die Nackenhaare auf, wenn sie nur den Begriff hören. Aber ich meine, Leute, die Zeiten ändern sich halt mal, ja, und es hat eben auch viele Vorteile heutzutage. Ja, ich lese immer wieder, na, da holt man sich eine Festplatte für 50 Euro, 1 Terabyte, die kann man dann so lange benutzen, wie man möchte und muss nicht da jährlich dann, was weiß ich, 50 Euro dafür bezahlen, ja, für den Platz. Man zahlt quasi nur einmal 50 Euro. Ja, so lange, bis sie dann kaputt geht. Und dann hat man hoffentlich ein Backup gemacht. Hoffentlich geht die Festplatte auch niemals aus anderen Gründen kaputt. Ja, oder man verliert sie hoffentlich auch nie und so weiter und so weiter. Also so einfach ist es nicht, ja. Und vor allem eine Sache ist da ganz entscheidend. Man kann sie von verschiedenen Geräten aus erreichen, von Geräten, die unter Umständen gar keine Möglichkeit erst haben, mit USB beispielsweise verbunden zu werden. Und heutzutage haben viele Leute mehr als ein Gerät, mit dem sie darauf zugreifen. Und wenn, ist es meistens ein Smartphone und ein Tablet, wo eben die Handhabung einer Festplatte, naja, nicht optimal ist, sagen wir mal so. Ne? Klar, es gibt einige Möglichkeiten. Ich werde auch mal in Zukunft eine Möglichkeit aufzeichnen, die eigentlich die einzig vernünftige Möglichkeit meiner Meinung nach, die man als Alternative überhaupt nutzen kann. Ja? Aber dazu komme ich dann eben in einer anderen Sendung nochmal. Aber wie gesagt, die Zeiten ändern sich und deswegen ändert sich auch das Nutzungsverhalten der Menschen. Und das geht auch an den Royals nicht spurlos vorbei. Ja, die Royal Wedding, ja, die royale Hochzeit zwischen Harry und Meghan, ja, war ja das Thema, das letzte Woche richtig omnipräsent war, überall, ja, ich möchte euch gar nicht ausmalen, was in London los war, ja, also irgendwie konnte man keinen Schritt mehr machen, ohne nicht konfrontiert zu werden mit dieser Hochzeit, ja. Es war also ein Mega-Ereignis, und während bisher Royals und Tech und Hightech, ja, irgendwie nicht zusammengepasst haben, stehen sie doch für die richtige Weigerung, sich weiterzuentwickeln, ja, war diesmal alles ganz anders. Selbst die Royals sind mit der Zeit gegangen, nicht nur in vielen Abläufen gab es tatsächlich eine evolutionäre Weiterentwicklung von diesem ganzen Gedöns, ja, sondern das war eine technische Meisterleistung. Es gab einen offiziellen Royal YouTube-Feed, ja, YouTube-Live, wo man also live alles sehen konnte, größtenteils unkommentiert oder ganz unkommentiert, also in der Zeit, in der ich in diesen YouTube-Live-Feed geguckt habe, war jedenfalls alles unkommentiert, was ich gar nicht so schlecht fand. Man konnte sich das einfach so angucken, ohne dauernd dieses monotone Gebabbel zu hören, ja, wie auf Nachrichtensender beispielsweise. Da geht mir echt als manchmal der Hut hoch. Nur damit man irgendwas sagt, wird irgendwas gebabbelt, ja. Und manches, muss ich ganz ehrlich sagen, hätten die lieber nicht sagen sollen. Ne? Aber gut, okay, ist ja egal. Aber das war ein weiteres Ding, ja. Live-Feeds von jeder großen News-Webseite gab's, von den Standardmedien, von den alten Medien gab's sogar Video-Feeds in den neuen Medien, ja, genau, die kommen auch nicht mehr drum rum. Und somit war das Internet also voll mit Feeds. Es war aber auch wirklich sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen, was oder wie das da übertragen wurde, und es gab keine Probleme. Ja, das ist wirklich, sagen wir mal, ungewöhnlich für so ein Mega-Ereignis. Also da gucken nicht nur so ein paar Leute oder so, sondern das war weltweit ein Mega-Ereignis. Weiß nicht warum. Manchmal frage ich mich so, was interessiert eigentlich so den Durchschnittsbürger, ob jetzt in England irgendwo ein Herzog und Herzogin heiratet. Interessiert eigentlich doch keinen Menschen, oder? Könnte man meinen. Fehlgedacht. Ja? Diese Aufmerksamkeit, die war so groß, da muss die WM 2018 sich ranhalten, um so viel Aufmerksamkeit zumindest mal konzentriert auf ein Spiel zu bekommen. Das wird sich dann zeigen, das Endspiel, ja. Ob das beim Endspiel so viel Zuschauer die Feeds benutzen, wie eben bei dieser Royal Wedding da, ne? Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und der Feed war stabil, da ging nichts daneben. Die technische Übertragung auch an anderen Newsstationen war einwandfrei, und das bei diesem Aufkommen. Das war schon ziemlich phänomenal, meiner Meinung nach. Und auch andere Sachen waren da sehr, sehr interessant. Zum Beispiel gab es BBC-Reporter. Und da habe ich auch festgestellt, da gab es auch einen Bericht letzte Woche drüber über einen BBC-Reporter, der im TV auch Live-Schaltungen macht, aber auch aufgezeichnete Beiträge macht mit seinem Smartphone. Also wenn ihr nochmal von deutschen Dinosauriermedien hört, dass es unprofessionell ist oder dass es dass echte Journalisten ja eine riesen Kamera mit sich rumschleppen, dann muss ich sagen, das ist typisch Dinosauriermedien. Anscheinend ist die BBC da schon ein Stück weiter, denn die akzeptiert seriösen Journalismus mit dem Smartphone. Das macht nämlich keinen Unterschied, mit was man aufnimmt, sondern nur, was letztendlich das Endergebnis ist. Und der stellt sich dorthin und macht eine Live-Schaltung für Millionen von Zuschauern mit seinem Smartphone fertig. Ja? Ende. Da editiert und kommentiert seine Beiträge auf dem Smartphone, schickt die Sachen dann raus, ja, der ist sein eigener Chef, sein eigener Kameramann, nicht sein eigener Chef, der arbeitet ja bei BBC, aber ist sein eigener Kameramann und so weiter, ja, das ist fantastisch und da sieht man mal, wie das so abläuft in der modernen Art der Berichterstattung. Offenbar schafft es die BBC langsam vom alten Mediendinosaurier die Transformation hin zu einem etwas schlankeren und schnelleren Informationsmedium zu werden. Da sind die Deutschen noch ein bisschen weg. Also, ne, wenn ihr wieder mal jemand sieht beim Unfall, der mit einem Smartphone vielleicht filmt, ja, dann könnte das vielleicht auch ein seriöser Reporter sein, der die Zeichen der Zeit erkannt hat und nicht erst warten muss, bis irgendeiner mit einer 10-Kilo-Kamera ankommt, ja, sondern direkt vor Ort berichtet. So sieht's aus. Und da war eben auch viel Live-Schaltungen für alle möglichen Websites und News-Agenturen von Reportern gemacht worden, eben als Livestream mit den Smartphones vor Ort und die Streams haben funktioniert. Also auch da, die Netzbetreiber haben da rechtzeitig reagiert und wohl noch Basisstationen aufgestellt. Es lief alles ziemlich glatt und ziemlich frei. Also organisatorisch war das ganze Wahnsinn, aber eben auch der technische Bereich bei dieser royalen Hochzeit war wirklich ein Zeichen dafür, dass es vorangeht. Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche massive Berichterstattung im Internet mit diesen ganzen Livestreams und so weiter mit ständigen Abbrüchen verbunden worden. Das kennen wir ja noch. Und die Qualität ist sehr viel höher geworden. Diese Streams zum Beispiel, der Royal Wedding Stream war also wirklich ein HD-Stream, der einwandfrei aufgezeichnet war. Und übrigens auch da das erste Mal, ja, normalerweise mache ich das ja nicht, weil ich das eigentlich unsinnig finde, aber ich musste eben kurz raus zu diesem Zeitpunkt, ja, da blieb mir nichts anderes übrig, musste die Wohnung verlassen, habe ich eigentlich nicht vorgehabt, ich wollte die Royal Wedding gemütlich daheim angucken, ja, das ging aber dann letztendlich leider nicht. Was habe ich also getan? Unterwegs den Videostream auf dem Handy empfangen, habe gedacht, pfeif auf den Daten Tarif, ja, und ich stream das Teil live und hab's tatsächlich dann unterwegs live angeschaut. Und auch das ist ein, sag ich mal, eine Sache, die wäre vor ein paar Jahren nur schwer denkbar gewesen. Ja, nicht schlecht. Ja. Gmail hat einen neuen Offline-Modus. Nachdem ja Gmail schon so eine neue Oberfläche bekommen hat, die übrigens sehr, sehr gut ist, heute nach der Sendung, ich werde wegen dem Uncast werde ich das heute nochmal drauf lassen, weil ich dann noch eventuell was dazu sagen werde, werde ich auch die Inbox-App tatsächlich von meinem Smartphone löschen. Gmail hat die Funktionen von Inbox eigentlich gut übernommen, somit brauche ich jetzt nicht nochmal eine zweite App da drauf auf meinem Smartphone, die das gleiche macht im Prinzip. Also bin ich sehr zufrieden mit der neuen Optik, aber im Web gibt es ja auch noch ein Problem mit Offline Bearbeitung, ja. Und zwar Gmail ist ja ein Online-Dienst eigentlich, ja, und wenn man kurzzeitig mal eben keinen Datenzugang hat oder auch keinen Datenzugang will, momentan aus Sicherheitsgründen. Dann kann man jetzt das auch offline machen. Dafür muss man das allerdings zuerst im Online-Modus aktivieren. Ja, Enable Offline Mail, das findet sich unter den Einstellungen Offline natürlich. Ja, ganz hinten ist das, vor Themes noch. Und dort das Häkchen setzen bei Enable Offline Mail. Dort kann man dann auch auswählen, wie lange Mails gespeichert werden sollen, beziehungsweise von wann die Mails übertragen werden sollen und ob Anhänger, also Attachments, auch mit heruntergeladen werden sollen, offline auf dem Computer gespeichert. Dies wird dann im Chrome-Browser erledigt, in einem gesicherten Bereich. Und also zum Beispiel voreingestellt ist, glaube ich, 30 Tage. Ja, das heißt, alle Mails, die nicht älter als 30 Tage sind, werden dann gespiegelt quasi auf dem Rechner. Auch wenn man dann offline ist. Und das kann man dann eben tatsächlich nutzen. Man kann also Mails schreiben, auch archivieren. Ja? Eine der wichtigsten Funktionen ja bei Google Mail. Und auch eine Suche durchführen in diesen Mails, die eben dem Zeitraum entsprechen, was man eingestellt hat. Also standardmäßig, wie gesagt, 30 Tage. Und damit hat man im Prinzip die gesamte Power von Gmail auch im Offline-Modus zur Verfügung. Und sobald man online geht, wird dann alles, was man getan hat, synchronisiert. Das heißt, Nachrichten, die man geschrieben hat, werden dann natürlich verschickt. Ja? Neue Nachrichten empfangen logischerweise. Und die Nachrichten, die man archiviert hat, werden dann ebenfalls auch archiviert. Also abgeglichen, und damit hat man dann eben das aktuelle System wieder oder das aktuelle die aktuelle Mail-Bibliothek wieder auf beiden Seiten. Ja? Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Man kann übrigens auch einstellen, was passieren soll, wenn man sich aus seinem Google-Account ausloggt. Ja? Ob dann die Daten weiterhin offline auf dem Computer bleiben sollen. Das heißt dann zum Beispiel, wenn, also das ist eigentlich das, was die meisten Leute wohl, oder was für die meisten Leute wohl zu empfehlen ist. Das heißt, wenn man sich ausloggt und loggt sich wieder neu ein, dann muss nicht wieder alles abgeglichen werden über das Netz. Ja, das kann auch einen Moment dauern. Sondern dann bleiben die Daten offline im Chrome-Browser erstmal gespeichert. Ja, und so müssen dann nur die Daten übertragen werden, die sich dann seitdem wieder geändert hat, seit dem letzten Login. Ja. Wenn man kann aber auch einstellen, dass alle Offline-Daten vom Computer gelöscht werden, wenn man sich ausloggt. Also wer ihm die Sicherheit da extrem wichtig ist, ja, was Datenschnüffeleien betrifft, ja, der kann einstellen, sobald er sich aus dem Google-Account ausloggt, werden alle Offline-Daten auf dem Computer gelöscht. Ja. Also das ist auch möglich. Tolle Funktion also und toller neuer Ansatz für Offline-Benutzung von Gmail auf dem Computer. Tja, ich hab's euch ja gesagt, eure Position ist bekannt, auch ohne Smartphone. Was ist das immer für ein Geheul mit den Location-Aware Services, ja, dabei? Wenn ihr mal was mit einem Netzbetreiber zu tun habt, wisst ihr, dass ihr sowieso immer, zumindest zellenweise, gelockt wird. Oftmals ist es so, dass eine Triangulationsfunktion möglich ist von drei Basisstationen beispielsweise, und dann kann eure Position ziemlich genau ermittelt werden. Und dass das einfach nicht nur so ermittelt wird, wenn irgendwas besonders anliegt, sondern dass es permanent ermittelt wird, das wurde jetzt auch wieder klar bei einem Fall von, wie heißt die Firma nochmal, Location, wie heißt das nochmal? Ha, die haben den Namen gelöscht. Egal, das ist so eine... Die haben tatsächlich den Namen gelöscht und steht jetzt nur noch die Cellphone-Tracking-Firm. Das war irgendwas mit Location, bla bla. und Definitiv, also ist es so, dass diese Firma, die Sachen gelockt hat, ganz legal, denn da gibt es auch mit den Netzbetreibern, mit allen Netzbetreibern Verträge, die wiederum Firmen, Location Smart heißt die Firma genau, dorthin melden, ja, und hier ging es zwar im Fall in den USA, da ist nämlich was passiert, nur so kam das dann offen, naja, was heißt offen raus, eigentlich ist es öffentlich bekannt, ja, nur es kam ins öffentliche Bewusstsein, dass die Firmen, die Netzbetreiber immer die Position mitlocken, ja, denn da ging was schief. Auf einer Promotion-Website von dieser Firma Location Smart, die wiederum diese Verbindungsdaten ja, mehr oder minder verkauft oder zumindest mal Geschäfte damit macht, ja. Da war ein Bug vorhanden und somit konnten dann offen, ja, Millionen von amerikanischen Smartphones in Echtzeit verfolgt werden, ja, das hätte nicht solle sein, ja, sondern das ist nur für die Leute eigentlich gedacht gewesen, die den Service von Location Smart gekauft haben, ja, oder die Firmen, ja, die eben mit denen Verträge haben, und durch diesen Bug auf der Website wurde es eben für alle möglich und das ist äußerst schlecht, ja. Es zeigt aber auch ganz klar, kann man hier auf so einem Screenshot zum Beispiel erkennen, dass hier die Genauigkeit bei 0,21 Meilen ist, also bei etwa 300 Meter ohne besondere Ortung, ja. Und das ist schon ziemlich eng, wenn man das mal belegt. Also zumindest kann man mal schon sehen, in welchem Stadtviertel jemand ist. Ja. Und wie gesagt, das geht auch noch wesentlich genauer, je nachdem, wie viele Basisstationen gerade in Reichweite liegen. Da kann also grob erklärt... Die Verbindungsstärke kann ja festgestellt werden. Das ist ein ganz normales Attribut bei jeder Basisstation. Die muss ja wissen, wie ist der Empfang zu dem Handy. Und wenn man dann mehrere hat, dann kann festgestellt werden, wie stark der Empfang zu dem jeweiligen Sendemast ist. Und daraus kann mit einer komplizierten Rechnung, weil noch etliches berücksichtigt werden muss, zum Beispiel örtliche Gegebenheiten und so weiter, ja, dann aber ziemlich genau auch berechnet werden, wo man sich aufhält. Ja? Vor allem bei Basisstationen, die in den Städten, die relativ geringe Sende- und Empfangsleistungen haben, dafür wesentlich mehr Sender in einem kleineren Gebiet eben verteilt sind. Es gibt zum Beispiel Sendeanlagen bei manchen Netzbetreibern, die an sich nur 500, 600 Meter, ich glaube, es gibt sogar welche, die noch weniger Umkreis eben abdecken, ja. Und wenn man dann dort eingeloggt ist, kann man schon mal sofort ohne weitere Berechnung in diese Zelle, in diese Funkzelle eingeordnet werden, ja. Und damit kann man dann auch ziemlich genau die Position feststellen. Und das sieht man hier eindrucksvoll, wie genau eben das ist, diese Ortung. Und das ist etwas, was weltweit auch ganz normal passiert bei den Netzbetreibern. Es ist immer nur die Frage, was wird mit den Daten gemacht? Werden die ausgewertet? Wie lange werden die gespeichert? Und so weiter und so weiter. Ermittlungsbehörden haben auf jeden Fall Zugriff drauf, spätestens wenn eine richtige Anordnung ergeht, ja. Das dürfte klar sein, aber eben auch Privatfirmen haben da Zugang offenbar in vielen Ländern, die Verträge haben mit solchen Sammelfirmen, sage ich mal. Ne? Das ist auch ganz legal, nur eben, wie gesagt, dieser Bug, das war ja der eigentliche Skandal, ne? Aber das hat eben in die Öffentlichkeit dieses Bewusstsein gerückt, jetzt, dass es da tatsächlich gespeichert wird. Ja, das, was ja, die Leute das eigentlich schon immer gesagt haben, die wo sie sich damit ausgekannt haben. Ja. Und die Leute wollten es offenbar nur glauben. Ja. Die haben lieber gesagt, ja, das böse Smartphone und das böse Google. Ja. Wenn ich also kein Google benutze, ja, dann bin ich sicher. Und oder ich nehme überhaupt kein Smartphone, dann kann gar nichts, dann können die gar nicht wissen, wo ich bin. Ja, ja, das ist eben falsch. Ja, ja, also ganz falsch. Man braucht kein GPS oder sonst was, sondern das geht auch so. Gut, bei Humble Bundle ist diesmal etwas drin. Ich habe schon lange kein Humble Bundle-Tipp mehr abgegeben. Aber das hat mich sehr verwundert. Ich musste zweimal lesen und dann genau gucken, was das eigentlich ist. Ja. Die haben tatsächlich ein Cosplay-Bundle. Ja. Und was ist das? Tatsächlich eine Sammlung an E-Books. Ja, die reichen von wie man näht. Ja. Also simples, also nähen. Ja, zum Beispiel Nähen für Dummies, ja, ist da drin. Oder auch, wie man zum Beispiel mit Schaum aufwendige Masken und Waffenimitate herstellt. Ja, also das, also gleich, ne, die sind nicht benutzbar, sondern das sind also mit so Bauschaum-ähnlichen Materialien, ja, wie man dort dann Teile von Kostümen oder eben auch Zubehör herstellen kann. Faszinierend. Ja. Abhandlungen zum Beispiel, wie man so Accessoires und so weiter herstellen kann für komplizierte Sachen, die eben bei Cosplay ständig anfallen. Ja. Und dann geht es weiter natürlich auch mit Büchern speziell für Cosplay-Nähen, ja, und speziell für Cosplay Zubehör herzustellen und so weiter. Oder auch Anregungen wie zum Beispiel für diese typischen Heldendinger für Cosplay und Kostüme, wie man da vorgeht, um beim Nähen darauf zu achten oder was man da dann beachten muss, ja. Sogar 3D-Printing ist da ein Buch mit dabei, für ganz komplizierte Sachen, ja, Mold-Making auch, ja. Und natürlich darf auch nicht fehlen, ja, ein Buch über die Cosplay-Beleuchtungen, ja, unglaublich. Auch das spielt ja immer eine größere Rolle, ja? Blinkende Kostüme oder auch wie man sein Kostüm am besten in Szene setzt. Ja? Auch das ist hier dann sehr gut erklärt. Es ist übrigens sogar ein Buch dabei von Adam Savage. Der macht dieses Mold-Making-Buch, ja, bei Mythbusters hat er ja auch immer wieder solche Formen gemacht, mit dem er dann mit verschiedenen Materialien, meistens war es Ballistikgel, ja, dann Sachen gegossen hat, ja, und wie das funktioniert, zeigt er in diesem Buch, ja, unfassbar. Also, da wird schon einiges geboten und wie immer bei Humble Bundle fängt das an bei so viel, wie ihr bezahlen wollt, also ab 85 Euro Cent, ja, und da bekommt ihr schon gleich mal 6 Bücher, ja, oder ihr zahlt noch ein bisschen mehr, also momentan steht es bei etwa 6,79 Euro, wenn ihr das bezahlt, bekommt ihr nochmal 6 Bücher mit dazu, das heißt 12 Bücher, und wenn ihr mehr als 12,73 Euro bezahlt, bekommt ihr sage und schreibe, ja, nochmal 7 dazu, ja. Und dann seid ihr bei 19 Bücher für 12,73 Euro. Wie gesagt, wenn ihr mit dem Einsteiger-Set hier da rumkommt, ist das auch okay. Da sind schon wirklich sehr, sehr faszinierende Sachen drin. Viele wird das schon reichen, dann könnt ihr bezahlen, was ihr wollt. Das ist doch eine gute Sache. Und für jeden Cosplay-Fan ist das natürlich das absolute Highlight, meiner Meinung nach, das ist irre. Ja. Also so viel Informationen, Tipps und Anleitung für Cosplay-Kostüme, für das hat, sowas habt ihr auf dem Haufen noch nie gesehen. Das ist unglaublich, ja. Irre. Also bei humblebundle.com, ja, www.humblebundle zusammen ein Wort.com, dort findet ihr dieses Bundle. Ich habe es auch direkt verlinkt in den Shownotes. Plastiktüte in 10.900 Meter Tiefe gefunden. Wo findet man denn einen so tiefen Ort auf der Erde, werdet ihr vielleicht euch jetzt fragen. Ja, im Marianengraben, tatsächlich unter Wasser, ja, so tief, da kam kaum ein Wesen hin, ja, wobei das nicht ganz so stimmt, ja, hauptsächlich die Menschen haben Probleme dorthin zu bekommen, also die kommen erstmal gar nicht direkt hin, sondern mit Robotern kann man dorthin, ja, eventuell, und einer der ganz wenigen, ja, sagen wir mal, Forschungsroboter, die da hinkommen, ja, der hat jetzt da tatsächlich ein Stück Plastik gefunden, ein Stück Müll, Plastikmüll, ja, in diesem absolut abgeschotteten Ökosystem, ja, es ist, wie gesagt, es ist nicht so, dass das dort ohne Leben ist, dort unten, ja, genau das ist ja das Faszinierende. Es gibt tatsächlich Lebewesen, die diesen Druck dort aushalten. Man kann es kaum glauben. Ja? Auch wenn es sehr primitive Lebewesen sind, trotzdem ist es unfassbar. Und noch unfassbarer ist meiner Meinung nach, dass selbst dieser abgeschottete Ort, ja, verseucht wird mit Plastikmüll, den die Zivilisation mehr oder minder im Meer entsorgt hat. Ja. Absichtlich oder unabsichtlich spielt ja keine Rolle. Es ist im Meer gelandet. Übrigens, an manchen Stellen sind die Meeresböden übersät mit Plastikflaschen und Gummiteilen. Es ist einfach unfassbar, welch ein Verschmutzungsgrad da schon erreicht ist. Und eigentlich sollte man überhaupt keinen Plastikflaschen oder ähnliches mehr verwenden. Ja. Nehmt mehr Mehrwegzeug. Ja. Damit meine ich nicht unbedingt Mehrwegflaschen, die man dann wieder mit Pfand abgibt, sondern mehr eigene Flaschen, wie zum Beispiel eben Trinkflaschen, und da können die von mir aus auch aus Plastik sein, ja, besser natürlich Metall, wiederverwendbare Flaschen, denn wenn ihr so eine Plastikflasche, eine wiederverwendbare Trinkplastikflasche nehmt, ja, die könnt ihr mehrere Jahre benutzen. Das ist überhaupt kein Verhältnis dazu, wenn ihr zum Beispiel jetzt euer Mineralwasser, ja, weiß nicht, wie viel ihr trinkt im Monat, also bei mir sind es etwa 3 Liter am Tag, Minimum, das ich zu mir nehme, ja, und das sind also 2 Plastikflaschen am Tag, das heißt, 60 Plastikflaschen wären das im Monat, 60 Plastikflaschen im Monat, ja. Nach 10 Monaten bin ich bei 600 Plastikflaschen. Ein riesiger Berg voll Plastikmüll. Deswegen habe ich damit schon lange aufgehört und habe mir so ein, weil ich eben mal auf Kohlensäure nicht verzichten will. Ja, ich gebe es zu, ich trinke kein stilles Wasser. Ich will meine Kohlensäure haben. Basta. Ja, und deswegen habe ich mir so einen Wassersprudler geholt. Seitdem habe ich nicht eine Plastikflasche mehr verbraucht. Ja, und habe da eben null Abfall produziert, weil ich seitdem auch tatsächlich keine Flasche ausgetauscht habe. Ja, ich mache die immer sehr penibel sauber und fertig. Ja, damit habe ich auch immer genug zu trinken daheim. Ja, und das beste, sicherste Wasser kommt immer noch aus dem Wasserhahn. Ja, wesentlich ungefährlicher als das, was unter Mineralwasser verkauft wird. Das dürfte ja noch nicht mal in den Wasserhahn reinkommen. Ja? Dann würde das Wasserwerk abgeschaltet werden, wenn Mineralwasserqualität in die Haushalte verteilt werden würde. Ja? Das wäre illegal. Bei so vielen Stoffen, wie da drin sind, die nicht erlaubt sind im Trinkwasser. Ja. Naja. Gut, und das als Anregung, hört auf, Plastik oder Wasser in Plastikflaschen zu kaufen. Das ist absolut irre. Ökologisch nicht mehr vertretbar. Ja. Das sind so Sachen, ist der da kann man viel, da kann man sehr lange und sehr ausführlich darüber reden. Ja. Manche Sachen werden so geächtet, wie zum Beispiel so eine Nespresso-Aluminium-Kapsel, die komplett wiederverwertet werden kann. Ja. Und sogar den Hochofen, der das Aluminium dann wieder einschmilzt, sogar noch befeuern kann durch den Kaffee-Trister, der da drin ist. Ja, das wirkt positiv auf den Hochofen. Ja. Da wird ein riesen Fass aufgemacht. Und wie selbstverständlich gehen wir in den Supermarkt und kaufen uns tonnenweise Plastikflaschen. Ja, oder meinen, wir müssten stilles Wasser, das muss man mal vorstellen, stilles Wasser kaufen wir für teures Geld im Supermarkt in Plastikflaschen, wenn wir zumindest in unseren Breiten daheim den Wasserhahn aufdrehen können und in bester Qualität Wasser abzapfen können. Das ist auch stilles Wasser. Das sind so psychologische Barrieren, glaube ich, wo die dann denken, ja, das abgepackte Wasser, das viel kostet im Supermarkt, wäre irgendwie besser als das. Genau das Gegenteil ist der Fall. Dieses abgepackte Wasser dürfte gar nicht aus der Leitung kommen. Das würde gegen die Wasserschutzverordnung verstoßen. Ja? Unglaublich. Nun ja, wie auch immer. Ich kann die Welt nicht ändern, ich kann aber selbst mein Verhalten ändern und euch ermutigen, das vielleicht auch zu tun. Damit so eine traurige Sache wie eine Plastikflasche am tiefsten Punkt der Erde im Ozean nicht mehr vorkommen kann in Zukunft. Oder zumindest, dass nicht noch mehr dort anschwemmt. Weil diese Plastikflasche, die dort gesichtet wurde, geborgen werden konnte sie nicht, ja, die wird noch vermutlich noch dort unten liegen, wenn wir uns schon gar nicht mehr daran erinnern, dass wir tatsächlich mal so dumm waren und Wasser in Plastikflaschen, die man dann wegwirft, gekauft haben. Ja, der Papst hat doch recht. Ja? Der hat nämlich die Nonnen gemaßregelt, ja. Die sollen bitteschön mal keine Zeit mehr verschwenden, mit sozialen Medien, sondern lieber mal eine Runde beten. Das hat er zwar so jetzt direkt nicht gesagt, aber er hat wirklich gesagt, die Nonnen sollten lieber mehr beten, als zu twittern und Facebook zu nutzen, ja. Wenn, dann mit Ernsthaftigkeit und Diskretion, ja, das Ganze machen und nicht ja, jetzt twittern und Sachen rauszuhauen, um damit vielleicht irgendwie auf eigene Faust neue Schäfchen zu erreichen oder was weiß ich, einen Gedanken da rauszuhauen in die Öffentlichkeit, ja. Das sieht der Papst wohl als Zeitverschwendung. Und ich muss sagen, da kann ich ihm nur zustimmen. Also, da bin ich doch eigentlich der Meinung, nicht nur Nonnen sollten weniger Social Media benutzen, weil es reine Zeitverschwendung ist, sondern eigentlich alle Menschen sollten weniger Social Media benutzen, weil es eigentlich reine Zeitverschwendung ist. Ja? Zumindest bei vielen Aktionen, die könnte man sich durchaus sparen. Wichtige Sachen, ja, klar, kann das schon bereichernd sein, ja, die Social Media Welt, ja. Aber ich finde, sie hat auch den Zenit schon lange überschritten, wo es nützlich war. Jetzt ist es einfach nur noch ein Berg voll mit Müll. Ja, das muss man ganz klipp und klar sagen. Und ich finde auch, wenn ihr jetzt denkt, naja, Moment, wer ist denn immer so fortschrittlich? Wer sagt denn immer neue Medien und bla bla bla? Leute, aber das sind keine neuen Medien mehr. Diese Medien sind bereits jenseits von Gut und Böse. Die haben sich selbst kaputt gemacht. Das ist nur noch Müll, ja. Also die Twitter, Facebook und so, das ist nur noch, ich weiß nicht, ich hab das mal gesagt, und ich glaube, das steht immer noch dazu, bloß es kommt immer noch viel mit dazu, habe ich gesagt, also Facebook ist eigentlich für Leute, die Leute kennenlernen, ja, mit denen sie eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollten, ja. Und das ist sicherlich immer noch richtig, bloß jetzt ist es auch so, dass Leute mit Nachrichten, zum Beispiel mit News oder mit anderen Werbepropaganda und nicht nur Werbepropaganda, sondern auch politischer Propaganda in Verbindung kommen, ja, die sie eigentlich gar nicht wollten, ja, aber dann quasi doch in den Feed reingeschoben bekommen, ja, um dann wiederum darüber zu reden oder sich zu empören und damit dieser Propaganda noch weiter Auftrieb zu bringen, ja, so dass sich das immer weiter nach oben dreht. Und früher hat man ja auch mal gesagt, ne, bei Schauspielern und bei Leuten, wo eben im öffentlichen Interesse stehen, ja, es gibt keine negative Werbung. Und wenn ihr euch über einen Post aufregt in den Social Medien, weil der ja so schlimm ist, wisst ihr, was ihr denn macht? Dann bringt ihr dem schlimmen Post noch Beachtung, ja, die er möglicherweise auch gar nicht verdient hat. Ja. Also, das ist so eine, man legt sich da selbst mit rein. Ja. Und zwar jedes Mal. Allein schon, dass ihr den Post gelesen habt, ist eine Sache, das hat demjenigen geholfen. Ja. Also, selbst wenn ihr etwas komplett ablehnt, ja, ihr seid voll dagegen, sobald ihr den Post gelesen habt, habt ihr dem gerade ein View gegeben. Ein View. So ist es. Also, ignorieren heißt das Ganze. Ignorieren und nicht mitmachen bei der Olympiade der Affen. Ja, einfach nicht mitmachen. Na, dann geht's. Gut, ich liebe aber Affen. Ja. Jedenfalls richtig Affen. So ist es zum Beispiel auch geschehen bei diesem sogenannten E-Fail. Ja? Heise hat es mittlerweile auch gerafft. Ein Kommentar bei Heise habe ich, also nicht nur einen normalen Kommentar, sondern einen Kommentar als Artikel bei Heise, habe ich gesehen. Und da habe ich auch gedacht, okay, jetzt hat endlich mal einer das ausgesprochen, was ich mir schon die ganze Zeit dachte. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ich nichts über E-Fail sage. Ganz einfach. E-Fail ist durch die Medien so aufgebauscht worden und auch noch in den falschen Bereich gerückt worden, dass es sehr frustrierend ist und auch wohl nicht mehr vermittelt werden kann, dass es so nicht stimmt. Ja, also E-Fail ist eigentlich ein Beispiel, wie Fake News von Massenmedien verbreitet werden, weil sie einfach nicht die Hintergründe verstehen. Ich unterstelle ja nicht alle Massenmedien böse Absicht. Ja, war hier sicherlich nicht der Fall. Aber wenn man etwas raushaut in diesem schwierigen, komplizierten, gefährlichen Bereich, dann muss man auch sich sicher sein, dass man nichts Falsches sagt. Das ist auch der Grund, warum ich noch nichts zu dieser Datenschutzgrundverordnung da gesagt habe. Ja, weil ich die nicht vollends verstehe. Was soll ich denn darüber denn schreiben jetzt oder erzählen? Soll ich euch da irgendwelche Stories erzählen, die ich aus der Luft gegriffen habe, so wie ich mir das vorstelle oder was? Ja, geht nicht. Aber genau das hat die Medien, das haben die Medien wieder mal gemacht bei diesem Problem. Ich kann nur eins sagen, PGP-Verschlüsselung ist sicher. Absolut sicher. Also, was heißt absolut, absolut gibt es nicht, aber so sicher, wie es schon immer war, ja, nämlich sehr, sehr, sehr sicher. Und das hat nichts mit der Mail zu tun. Das, was hier diese Unsicherheit gebracht hat, was also ermöglicht hat, dass man Nachrichten in Klartext lesen kann, die wurden nicht entschlüsselt, ja, dass man hier Nachrichten lesen kann in Klartext, hat mit der Versandmethode der E-Mail-Clients zu tun. Ja, also wenn ihr zum Beispiel ein Programm benutzt wie Thunderbird oder so und dort dann ein Plugin oder eben die Funktionen, um diese Mail per PGP zu verschlüsseln, ja, dann wurde dort ein Vorgang in Gang gesetzt, der eben nicht sicher war. Die Verschlüsselung selbst ist sicher. Also das heißt, es kann keine E-Mail entschlüsselt werden, die ihr mit PGP verschlüsselt, wenn ihr das zum Beispiel außerhalb des E-Mail-Clients macht. Ja, beispielsweise ihr nehmt einen Text, verschlüsselt den außerhalb der E-Mail mit PGP und hängt dann die verschlüsselte Mail als Datei an die E-Mail dran oder mit Copy and Paste fügt ihr den Text in die E-Mail ein. Ja. Damit ist es nicht möglich, diese E-Mail zu entschlüsseln, weil die Verschlüsselung sicher ist. Okay? Und das ging eben total unter bei der Berichterstattung. Jetzt denken alle Leute, PGP ist unsicher und zu Recht sagt dieser Kommentar auf Heise, dass da ein Bärendienst erwiesen wurde der gesamten Sicherheit. Da könnte man als fast meinen, da steckt Absicht dahinter. Ja. Aber wie gesagt, ich unterstelle den Medien da einfach keine böswillige Absicht, sondern einfach nur Inkompetenz, weil sie nicht gerafft haben, was jetzt da eigentlich ist und was sie da eigentlich schreiben, dass das falsch ist. Ja. Aber da wird PGP wahrscheinlich Jahre brauchen, um sich von diesem schlechten Image wieder zu erholen. Ja? Und das ist die Gefahr. Mittlerweile sogar die EFF hat ja empfohlen, was meiner Meinung nach ein Riesenfehler war, ja? Diese Verschlüsselung jetzt nicht mehr zu benutzen. Sind die eigentlich noch ganz dicht im Kopf? Statt dass die gesagt haben, man soll die E-Mails außerhalb von dem Mail-Programm verschlüsseln und als Anhang verschicken, ja, oder genau zu erklären, dass die E-Mail-Clients die Schuldigen sind und nicht etwa die PGP-Verschlüsselung, ist es jetzt passiert und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen, ja. Da kann der Rio und Co. noch so viel reden, wie er will, ja. Im Gedächtnis der Leute ist jetzt eingebrannt, PGP ist unsicher. Das nehmen wir nicht für die verschlüsselte Mails, weil das bringt nichts. Und das ist so falsch, wie es nur falsch sein kann. Es bringt sehr viel und PGP ist sicher, so sicher wie es vorher war. PGP ist nicht geknackt, es kann nicht entschlüsselt werden einfach so. Ja. Sondern es kommt eben auf den E-Mail-Client an und wer da sicher sein will, die Mail mit oder den Text mit einem Texteditor zum Beispiel schreiben und verschlüsseln und dann den Text per E-Mail verschicken und dann ist man sicher. Möglicherweise, vielleicht hat ja Google da auch deswegen nie PGP integriert in sein Google Mail, ja, weil die wohl gewusst haben, dass sowas passieren kann, denn irgendwo muss diese Schnittstelle ja vorhanden sein. Ja, und da ist dann eine Angriffsstelle, also das heißt, irgendwo gibt man ja den Text ein in Klartext, ja, dann wird das Plugin aktiviert, das dann verschlüsselt und dann quasi mit der verschlüsselten Meldung, mit der verschlüsselten Nachricht die unverschlüsselte Nachricht überschreibt, ja, und dann verschickt. Und was ist dann mit der temporären Datei, mit dem Puffer, mit den Daten, die vorher schon übertragen wurden, ja, als man das geschrieben hat, gerade beim Online-Dienst wie Gmail beispielsweise, ja, wird man ja beim Tastendruck werden die ja schon übertragen, die Daten, ja, von daher wurden die Daten sowieso schon ein paar Mal übers Internet geschickt, ja, der Text, noch bevor man es überhaupt verschlüsseln kann. Und bei Offline-Client bleibt zumindest eben die lokale Bearbeitung dann noch eine Geschichte. Und dort sind dann eben Ansatzpunkte, wo man die Verschlüsselung nicht knacken kann, nicht entschlüsseln kann, sondern umgehen kann. Das ist nämlich genau die Geschichte. Gut. Wie auch immer. Ich kümmere mich hier immer um Probleme in der Rios Woche, inzwischen auch oft im Uncast, ja. Manchmal frage ich mich, soll ich einfach mehr Fun und Positives berichten und den Rest ignorieren? Es wäre doch so einfach, heile Welt, ja, so oft, wie es auch bei Google oftmals der Fall ist, ja, wenn ich das so Präsentationen oder so sehe, ne, da wären Probleme einfach nicht angesprochen, ja, wo ist denn das Problem, was wir nicht mehr wissen, was für einen Chatdienst wir eigentlich jetzt benutzen sollen, weil Google eigentlich schon gar keinen Chatdienst mehr hat, ja, hello, wurde ja das Team abgezogen, der arbeitet bei Android Messages, aber mit Android Messages kamen eben noch keine normalen Instant Messages verschicken, sondern nur SMS schreiben und in wenigen Netzbetreibern, ich glaube es sind 37 Netzbetreiber auf der ganzen Welt, mit denen man theoretisch RCS-Nachrichten verschicken kann, aber natürlich nur, wenn das Gegenüber auch RCS hat. Also das ist ein Riesenproblem, aber nö, wird ignoriert, wird einfach ignoriert. Ja. Alles wunderbar, gut, wir haben einen super genialen Messaging-Client, ja, Android-Messages, super, ja. Wie, ihr habt Probleme mit RCS? Gibt keine Probleme. RCS ist der neue Scheiß. Ja? Gibt es keine Probleme. Ja? Aber manchmal, mich nervt es selbst manchmal, dass ich so viele negative Themen drin habe, so viele Probleme drin habe in meinem Feed. Manchmal denke ich, ich müsste mehr Fun machen. Soll ich mehr Fun machen? Soll ich positive Sachen machen? Soll ich die Probleme ignorieren? Von Ranting Rio zu Happy Rio? Wäre das was? Weiß selbst nicht. Vielleicht könnt ihr mir ja mal die Antwort geben, was ihr meint. Aber Social Media kann gefährlich sein. Das zeigt auch das Video, das lustige Video der Woche. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Da könnt ihr dann sehen, wie oder was alles passieren kann, ne? Wenn man zu viel und zu oft Social Media nutzt. Ja. Und das kann eine Gefahr für sich selbst, aber auch vor allem für andere werden. Ja, sehr gefährlich sogar. Damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Bei YouTube im Video oder am Diskussionsforum könnt ihr dort eure Kommentare loslassen. Da freue ich mich immer. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr im Begleittext oder auf wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com, bitte immer in der Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hin, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tranquility Base 2, the Eagle has landed.